بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سأل أبا ماستس بامهاتسيجن الله سيجن ونتهايد ونبامهاتسيج كايد ونقفيت محمد. Wir machen weiter im Kapitel über die Voraussetzungen für das Gebet, also die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebets. Und wir haben letztes Mal die Gebetszeit durchgenommen und heute nehmen wir inshallah das Kapitel über die Aura durch. Und mit Aura meint man diejenigen Teile des Körpers, die man bedecken muss, damit das Gebet gültig ist. Und das sind diejenigen Körperteile, die im Allgemeinen niemand sehen darf, außer dir selbst und deiner eigenen Ehefrau oder deine Sklavin, wenn du eine hast. Und was wir aber auch in diesem Kapitel behandeln, ist nicht nur das Minimum, was man bedecken muss, sondern auch das, was man bedecken sollte. Also, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, o Kinder Adams, zieht euren Schmuck an bei jeder Moschee. Zieht bei jeder Moschee euren Schmuck an. Und zum Schmuck gehört mit Sicherheit mehr dazu, als dass man nur das kleidet, was die Aura bedeckt. Das ist klar. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch klar gemacht, dass es nicht ausreicht, er hat uns klar gemacht, was man anziehen muss, damit das Gebet gültig ist. Okay, fangen wir mal an. Wir sagen mal, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, ist bekannt dafür, dass er sehr oft uns überliefert hat, wenn es einen Ijma' gegeben hat unter den Gelehrten. Und er sagte, die Gelehrten haben sich geeinigt. Und er meint damit Imam Malik, Abu Hanifa und Al-Shafi'i und Ahmad und andere. Also ein Ijma'. Also Ijma' ist nicht nur die vier Gelehrten, sondern Ijma' natürlich auch Gelehrten außerhalb der Religion. Die anerkannten Gelehrten außerhalb der Religion. Er sagte, sie haben sich geeinigt, die Gelehrten, dass das Gebet ungültig ist, wenn man in einem Kleidungsstück betet, das nicht die gesamte Aura bedeckt, obwohl man imstande gewesen wäre, seinen ganzen Körper zu bedecken. Daraus lernen wir, es gibt zwei Situationen. Entweder man hat die Möglichkeit, seine Aura zu bedecken, oder man hat die Möglichkeit, nicht seine Aura zu bedecken. Wenn man die Möglichkeit hat, seine Aura zu bedecken, und man tut das nicht, dann ist das Gebet natürlich ungültig. Und es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten darüber, wenn man sich unter den Leuten aufhält. Und das ist die richtigere Ansicht, wenn man sich alleine befindet, muss man auch seine Aura komplett bedecken. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. Das heißt, achte darauf, dass deine Aura bedeckt ist, außer wenn du bei deiner Ehefrau bist oder deiner Sklavin. Und dann sagte er, dann sagte man zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, فإذا كان القوم بعضهم في بعض. Und sagt, was ist, wenn man sich mit anderen Leuten zusammen irgendwo aufhält? Was ist, wenn man zusammen mit anderen Leuten ist, also es nicht so einfach ist, dass man sich bedeckt? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدْ فَلَا يَرَيَنَّهَا. Wenn du es schaffst, dass niemand deine Aura sieht, dann soll es auch niemand sehen. Und dann sagte man zu ihm, فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا. Was ist, wenn wir alleine sind? Also keiner uns sieht, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah hat eher ein Anrecht darauf, dass man sich vor ihm schämt. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und der Tirmidhi und Ibn Majah und Ahmad. Der Hadith ist Hassan. Also haben wir gelernt, dass man dass man auch wenn man alleine ist zu Hause, soll man immer seine Aura bedeckt haben, soweit es geht. Okay, jetzt, wenn wir davon reden, dass man bestimmte Körperteile bedecken muss, wir werden gleich reden, was wir damit meinen, welche Körperteile. Aber wenn wir darüber reden, dass man Körperteile bedeckt, was heißt bedecken? Bedecken bedeutet, dass die Kleidungsstücke nicht durchsichtig sein dürfen. Weil man kann natürlich ein Kleidungsstück anziehen, das durchsichtig ist. Und das natürlich, das bedeutet, man hat es nicht bedeckt. Oder man zieht Kleidungsstücke an, die eng sind. Ja, das ist eine Sache, die sollte man auch vermeiden. enge Kleidungsstücke anziehen, die Aura, so dass man die Aura direkt sehen kann, ja, obwohl man sie nicht direkt sehen kann. Also die Kleidungsstücke müssen eng sein. Und bei der Frau dürfen sie auch dann nicht, die Kleidungsstücke natürlich zugeschnitten sein für die für den Körper. Ja. Deswegen die Frau allgemein, sie betet natürlich in einem Dir'. Dir' ist dieses Kleid, ein weites Kleid, das sie anzieht, das bis bis zu den Füßen runtergeht, die Füße bedeckt. Das ist Dir', das, woran die Frau beten soll, natürlich ein Khimar. Das ist das absolute Minimum. Aber darüber reden wir gleich, inshallah. Dann, okay. Das Nicht-Bedecken der Aura ist eine sehr schlimme Sache. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat es im Koran als eine Abscheulichkeit bezeichnet. Wir kennen aus der Jahiliya, dass die Leute, wenn sie um die Kaaba Tawaf gemacht haben und von außerhalb kamen, also nicht Mekkaner waren, dann haben sie teilweise nackt um das Haus Tawaf gemacht. Und man sagt, sie haben das gemacht, weil sie Kleider anhatten, in denen sie ungehorsam gewesen sind. Und deswegen haben sie sich eingeredet, dass sie in diesen Kleidungsstücken keine Tawaf machen dürfen. Und sie haben sich gegeneinander eingeredet, dass man nur Tawaf machen darf in den Kleidern, von den Leuten der Mekkaner. Das heißt, wenn jemand Kleider ausgeliehen hatte von den Mekkanern, konnte er davon darin Tawaf machen. Oder die Mekkaner selbst, sie haben natürlich Tawaf gemacht. Es ging dann so weit, dass wenn die Frauen dann drauf gemacht haben, haben sie es dann eher nachts gemacht und so weiter und so fort. Und über diese Sache sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, das ist der Tafsir von Mujahid, rahimahullah. Allah sagte, und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا, dann sagen sie, wir haben unsere Vorväter vorgefunden, dass sie das so tun. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, und Allah hat es uns so angeordnet, sagen sie auch noch dazu. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ, sprich, Allah ordnet keine Abscheulichkeit an. Also, was ist die Abscheulichkeit? Dass man seine Aura zeigt jemandem, der sie nicht sehen darf. Das ist eine Fahisha. Okay. Diese Sache wollen wir uns jetzt anschauen. Was erinnert mich am Ende nochmal dran. Es gibt auch noch Sachen, die man zusätzlich tun soll. Ja? Aber ich wollte mal die Reihenfolge einhalten. Auf jeden Fall, wie dem auch sei. Jetzt die Aura. Die Aura natürlich kommt darauf an, ob man sich innerhalb des Gebetes befindet oder außerhalb des Gebetes befindet. Die Aura innerhalb des Gebetes unterscheidet sich teilweise von der Aura außerhalb des Gebetes. Also wenn ein Mann oder eine Frau sich im Gebet befindet, muss er bestimmte Sachen bedecken. Aber wenn ein Mann oder Frau außerhalb ist und bei anderen Leuten ist, kann es sein, dass sie mehr bedecken müssen. Was uns interessiert, ist natürlich zunächst einmal, was man innerhalb des Gebetes bedecken muss. Und dann sagen wir, innerhalb des Gebetes muss ein Mann das bedecken, was zwischen seinem Knie und seinem Bauchnabel ist. Und das natürlich gibt es darunter mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten. Diejenigen, die gesagt haben, dass man das bedecken muss, was zwischen den Knien ist und dem Bauchnabel ist, diesen Bereich muss man im Gebet bedecken. Und für den Mann auch außerhalb, auf jeden Fall. Manche Gelehrte haben gesagt, das Knie gehört dazu. Ja? Und manche haben gesagt, der Bauchnabel gehört dazu. Ja? Also die Frage ist, gehört das Knie dazu und der Bauchnabel dazu? Oder nur eins davon oder keins davon? Also nur das, wenn man sicheres Weg ist, nimmt durch den Mann beides. Also bis einschließlich die Knie und bis einschließlich den Bauchnabel. Und das geht um den ganzen Umfang, weil also manche Leute, wenn sie beten im Ruku' oder im Sujud, dann geht ein bisschen von der Aura, sieht man dann nur der Aura etwas. Und viele achten nicht darauf. Also sollte man darauf hinweisen, weil wenn es viel ist, dann kann es das Gebet sich ungültig machen. Ja. Okay. Auf jeden Fall, das gilt für innerhalb des Gebetes für den Mann. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Hadith gesagt, hat uns etwas mitgeteilt, was dazu geführt hat, dass manche Gelehrte gesagt haben, wer betet und sein Kleidungsstück ist bedeckt zwischen Knie und Bauchnabel, reicht das nicht aus. Und zwar sagte nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. Wenn jemand von euch in einem einzigen Kleidungsstück betet, wenn jemand von euch in einem einzigen Kleidungsstück betet, dann soll er auf jeden Fall einen Teil dieses Kleidungsstückes auf seine Schultern tun. Und dieser Hadith, der zweifellos authentisch ist, über den haben manche Gelehrte gesagt, in einer Überlieferung von Ahmad rahimahullah, dass wenn du betest und nichts von deinem Kleidungsstück bedeckt deine Schultern, beide, dann ist dein Gebet ungültig. Weil der Hadith sagt, dass man nicht beten darf, wenn die Schultern nicht bedeckt sind. Das ist die Bedeutung des Hadithes. Allerdings sagen die Mehrheit der Gelehrten, und zu ihnen gehört Imam Malik und Abu Hanif und der Shafi'i, dass dies eine Sunna ist. Dass dies eine Sunna ist und keine Pflicht ist. Also dieser Befehl des Propheten, haben sie so verstanden, dass es eine Sunna ist und keine Pflicht ist. Und sie stützen sich auf die Aussage des Propheten im folgenden Hadith, der bei Bukhari und bei Muslim ist. Und zwar Jabir ibn Abdullah kam zum Propheten, in einer Version heißt es, er kam zu ihm und hatte ein Kleidungsstück angehabt, das ihm relativ eng an war. Aber er hat damit seinen ganzen Körper bedeckt. Und dann sagte der Prophet mehrere Sachen. Unter anderem sagte er, in kana dayiqan fatta'zir bihi. Wenn dein Kleidungsstück eng ist, dann sollst du es eben als Untergewand verwenden. Wenn dein Kleidungsstück eng ist, dann sollst du es als Untergewand verwenden. Und diese Mehrheit der Gelehrten hat daraus verstanden, dass wenn du ein Kleidungsstück hast und du könntest damit deinen ganzen Körper bedecken und es wäre allerdings eng, dann brauchst du das nicht machen, sondern es reicht, wenn du deinen unteren, also wenn du das zwischen dem Bauchnabel und den Knien bedeckst. Und deswegen haben sie gesagt, muss die andere Aussage des Propheten eine Sunna bedeuten und keine Pflicht. Allah weiß am besten Bescheid. Okay, ich denke, die Sache ist klar. Also bei der Mehrheit der Gelehrten, wenn du das bedeckst zwischen deinem Knie und deinem Bauchnabel, ist dein Gebet richtig, aber jemand, der nur das bedeckt und ins Gebet absichtlich reingeht und das nicht tun und eigentlich seine ganze Aura hätte bedecken können, natürlich, der begeht selbst, also geht selbst ein Risiko ein, weil er hätte ja sein Gebet, er hätte seine Aura ja komplett bedecken können und dann wäre er auf der sicheren Seite gewesen. Okay. Übrigens, das Bedecken der Aura ist, oder das Nicht-Bedecken der Aura ist natürlich der Weg des Shaitan. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran angerufen und gesagt, ja, Bani Adam, ihr Menschen, oder ihr Söhne Adams, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Lasst euch nicht vom Shaitan so verführen, lasst euch nicht vom Shaitan verführen, so wie er eure Eltern aus dem Paradies vertrieben hat. Indem er ihre Kleidungsstücke hat abnehmen lassen und abgenommen hat, damit er ihnen ihre Aurat zeigt oder ihre Blöße zeigt. Also ist das der Weg des Shaitan, dass man seine Aura anderen Menschen zeigt. Gut. Das gilt für den Mann, was wir gerade gesagt haben. Und ein kleiner Junge, also ein Junge, der sagen wir mal 7 bis 10 Jahre alt ist, das ist ja die Zeitspanne, wo er beten soll, aber noch nicht beten muss. Zwischen 7 und 10 soll ein Junge beten, soll man ihm beibringen zu beten und ihm auch anordnen zu beten, aber er muss noch nicht. Da reicht es natürlich aus, wenn er nur die Geschlechtsteile an sich bedeckt. Beim Jungen und beim Mädchen. Das würde ausreichen, weil er ist sowieso noch nicht Mukallaf. Also das heißt, er wird sowieso noch nicht zur Verantwortung gezogen. Ja. Okay. Jetzt, wie geht es weiter? Wie ist es zum Beispiel mit dem Oberschenkel des Mannes? Wir haben gesagt, zwischen dem Knie und dem Bauchnabel. Was mit dem Oberschenkel? Der Oberschenkel innerhalb des Gebetes muss bedeckt werden. Okay. Die Frage ist, außerhalb des Gebetes, muss der Oberschenkel bedeckt sein oder nicht? Darunter gibt es unter den Gelehrten 2 Ansichten. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat: Ghatti fakhidhak fa inna al-fakhidha awra. Bedecke deinen Oberschenkel, denn der Oberschenkel ist eine Aura. Und dieser Hadith ist eigentlich glasklar. Ja? Wenn man den liest, weiß man, der Prophet hat den Oberschenkel als Aura bezeichnet. Also darf man ihn nicht aufdecken. Und er sagte auch noch, bedecke ihn, dann bedeckt man ihn. Nur wir kennen einen anderen Hadith, in dem unser Prophet selbst einmal einen Teil seines Oberschenkels aufgedeckt hat. Und Abu Bakr konnte ihn sehen. Und es ist nicht so, dass Abu Bakr ihn zufällig gesehen hat, sondern Abu Bakr saß bei ihm. Ja, und er konnte seinen Oberschenkel, einen Teil seines Oberschenkels sehen. Und dieser Hadith, wenn wir den verstehen wollen im Einklang mit dem ersten, weist er darauf hin, dass das Bedecken des Oberschenkels keine Pflicht ist in dem Sinne, sondern es ist eine Sache, die ist, die verlangt ist, mustahab ist und auf jeden Fall man tun soll. Nur, wie kann man dann die Aussage des Propheten s.a.w. verstehen, فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَ, das heißt, der Oberschenkel ist Aura. Die Antwort ist, die Aura ist Schufen. Es gibt Teile der Aura, die, wenn man sie sieht, ist es schlimmer, als wenn man andere Teile sieht. Ja? Und wenn er sagt, فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَ, der Fakhid ist Aura, das ist auch der Fall normalerweise. Wenn du in der Straße rumläufst und jemand würde mit kurzen Hosen rumlaufen, dass man den Oberschenkel sehen kann, das ist unverschämt, das macht man nicht. Ja? Aber wenn du jetzt zum Beispiel am Brunnen sitzt und deine Hose hochkrempelst, damit du deine Füße in den Brunnen reintust und dann wird ein bisschen vom Brunnen was da, vom Oberschenkel frei und du bist mit deinem Bruder dort, ja, dann ist das nicht so, ist das anscheinend nicht schlimm, sonst hätte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam es nicht gemacht. Okay. Und leider findet man, dass viele Leute damit leichtsinnig umgehen. Und im Fernsehen natürlich ist eine Katastrophe, aber auch im Alltagsleben findet man sehr viele Männer, die ihren Oberschenkel einfach frei, also unbedeckt lassen. Ja. Wir reden von den Männern, von Frauen brauchen wir nicht reden. Und das gilt besonders natürlich für Leute, die Sportler sind. Ja. Bei Sportlern, da ist es überhaupt also gar nicht mehr, also wird gar nicht mehr bedeckt. Ja. Das ist nicht gut. Jetzt gehen wir zur Frau. Wir reden jetzt über die Frau, was sie bedecken muss innerhalb des Gebetes. Die Frau innerhalb des Gebetes muss mindestens zwei Sachen anziehen, damit ihr Gebet gültig ist. Und wenn sie drei anzieht, ist es noch besser. Umar ibn Khattab radiallahu anhuma sagte: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب. Die Frau betet in drei Kleidungsstücken. درع وخمار وإزار. Und diese drei Wörter merken wir uns jetzt. درع ist das Kleidungsstück, was die Frau, ein Kleid, was die Frau anhat. Von oben, also vom Hals bedeckt bis zu den Füßen runter. Okay? Ein Kleid. خمار ist Kopftuch. Und nicht Hijab. Khimar ist Kopftuch. Das hat sie an. Und das Kopftuch natürlich, brauchen wir nicht lange darüber reden, aber Kopftuch muss islamisch auch angezogen sein. Also nicht nur drauflegen, sondern so wie Allah subhanahu wa ta'ala es angeordnet hat, dass man einen Teil des Kopftuchs nimmt und auch über die Brust schlägt. So also wie die muslimischen Frauen das allgemein inshallah anziehen. Und die dritte Sache, die Umar radiallahu anhu sagte, ist ein Izar, das heißt ein Gewand. Ein Gewand. Und dieses Gewand ist, wie heißt es, auf Arabisch sagen manche Aba'a. Aba'a oder Abaya. Oder sie sagen Jilbab. Ja? Natürlich Jilbab wäre natürlich alles bedecken von oben. Jilbab würde man dann von oben anziehen. Wie dem auch sei, es geht um ein Gewand, mit dem sie sich einhüllt. Ein Gewand, mit dem sie sich einhüllt. Wenn sie diese drei Sachen macht, dann ist sie also top. Dann macht sie das richtig. Und dieser Hadith ist bei Ibn Abi Shayba. Und jetzt gibt es allerdings, also das ist das Beste, was sie machen kann, ja, indem sie es richtig macht. Aber es gibt ein Minimum, was sie machen muss. Sie muss minimal zwei Sachen machen. Ein Dir', ein Kleid anziehen, also vom Hals bis zu den Füßen runter und zusätzlich noch ein Kopftuch anziehen. Khimar. Diese zwei Sachen weil es authentisch überliefert ist über Maimuna, radiallahu anha, Maimuna, die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass sie nur in einem Dir' und einem Khimar eben ihr Gebet verrichtet hat. Und das ist eben das absolute Minimum. Der Hadith ist bei Malik und Ibn Abi Shayba und Al-Bayhaqi. Wenn ich sage bei Malik, meine ich in seinem Muwatta, seine Hadith-Sammlung Al-Muwatta. Okay. Und deswegen wissen wir, und zweifellos, wenn die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam das macht, ja, die wissen, wie sie betet, denn ihr Mann ist der Gesandte Allahs. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, das gilt für die Frau. Die Frage ist, was ist mit ihren Füßen? Was ist mit den Füßen der Frau innerhalb des Gebets? Achtet nochmal drauf, wir reden die ganze Zeit innerhalb des Gebets. Und natürlich, also was sich aus dem ergibt, was ich gesagt habe, ist, dass die Frau immer innerhalb des Gebets ihr Gesicht nicht bedeckend braucht. Ja? Und dass sie auch innerhalb des Gebets ihre Hände nicht bedecken braucht. Und nach der Ansicht von den Hanafiya braucht sie auch ihre Füße nicht bedecken, innerhalb des Gebetes. Und das ist auch die Ansicht von Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Warum haben sie das gesagt? Und warum sagen die Mehrheit der Gelehrten, dass die Füße bedeckt sein müssen, innerhalb des Gebetes? Die Mehrheit stützt sich auf natürlich mehr als einen Beleg. Aber der klarste Beleg diesbezüglich ist, dass in einem Hadith von Salama, radiallahu anha, sie sagte, أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار. Darf eine Frau in einem Dir, also haben wir gesagt, das ist das Kleid, und in einem Khimar, Kopftuch, beten, während sie kein Umman anhat? Was wir gesagt haben, das geht. Ja? Aber Salama fragt den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er, alaihi salatu wasalam, إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. Ja, wenn das Kleid, was sie anhat, so lang ist, dass es auch die Füße bedeckt. Und dieser Hadith ist bei Abu Dawud überliefert und die anderen Gelehrten, wie antworten sie darauf? Sie sagen, der Hadith ist da'if. Und wenn der Hadith da'if ist, dann können wir den nicht mehr als Beleg verwenden. Das ist der erste Hadith. Der zweite Hadith, den sie verwenden, diejenigen Gelehrten, die sagen, man muss auch die Füße bedecken, sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Al-Mar'atu Awra. Die gesamte Frau ist eine Awra. Die gesamte Frau ist eine Awra. Und der Hadith ist sahih. Wie antworten die Mehrheit darauf? Nicht sehr schwer, sondern wir wissen, dass die Frau allgemein eine Awra ist, aber das bedeutet nicht, dass sie alles bedecken muss innerhalb des Gebetes, weil wir wissen, dass eine Frau braucht nicht ihr Gesicht im Gebet zu bedecken. Also das wissen wir. Und Maimuna radiallahu anha hat uns das erklärt in diesem Hadith, wo sie selbst praktiziert hat. Diese Hadithe weisen darauf hin, dass eine Frau nicht alles bedecken muss. Plus, dieser Hadith ist allgemein und die Hadithe, die wir jetzt betrachten, sind gerade für das Gebet speziell. Und Umar, die Aussage von Umar, ist auch klar, dass eine Frau nicht ihr Gesicht im Gebet bedecken muss und auch ihre Hände nicht im Gebet bedecken muss. Wenn er die drei Sachen aufzählt, Dir', Khimar und Izar, dann hat er nicht diese anderen Sachen drin erwähnt. Also die Sache ist eigentlich klar. Allerdings gibt es noch einen anderen Hadith von Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, als er darüber geredet hat, dass das Kleidungsstück nicht unter dem Fußknöchel sein darf. Dass das Kleidungsstück des Mannes, die Hose oder das Kleid, was er anhat, nicht unter den Fußknöchel gehen darf. Dann hat in einem Hadith hat dann Aisha radiallahu anha gesagt, Also es ging darum, dass sie sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, wenn sie ein Kleidungsstück anzieht, das nur bis zu den Fußknöcheln geht als Frau, dann würde ihre Aura entblößt werden. Dann würde ihre Aura offensichtlich werden. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann soll sie eben ihr Kleidungsstück um eine Handbreite runterlassen. Und nicht mehr als das. Entschuldigung. Er sagte, der Prophet hatte erlaubt, dass man der Frau ihr Kleidungsstück ein bisschen länger lässt als den Fußknöchel, also eine Handfläche runter. Ja? Handfläche runter. Und dann sagte sie, Aisha, idhan takhruj suquhunna. Dann werden aber ihre Beine frei. Dann werden aber ihre Beine frei, denn beim Bewegen des Kleidungsstück bleibt nicht unten die ganze Zeit. Es bewegt sich mit. Und dann sagt der Professor, dann soll sie eben es um eine Armlänge runterlassen. Von der Stelle, wo sie es eigentlich aufhört. Und dieser Hadith weist klar darauf hin, dass der Unterschenkel oder das Bein eine Aura ist. Ja? Aber er sagt nicht klar aus, dass der Fuß, dass der Fuß auch eine Aura ist. Der Hadith ist bei Ibn Majah, der Hadith ist sahih. Und in einer anderen Version von Salama ist das gleiche Ereignis passiert. Da hat der Prophet auch darüber geredet, dass eine Frau, dass ein Mann und eine Frau ihre, also dass man Kleidungsstück nicht unter den Fußknöcheln haben darf. Und dann sagte Salama radiallahu anha, aber dann wird doch die Aura frei der Frau. Dann wird doch die Aura frei der Frau. Und diese Hadithe weisen darauf hin, dass, wie heißt es, dass der Fuß eine Aura ist. Sonst hätten die Frauen nicht darauf hingewiesen. Allerdings der Hadith von Aisha, der erste, weist darauf hin, dass es nicht um den Fuß geht, sondern um das Bein geht. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und deswegen, der zweite Hadith ist auch sahih, das ist bei Ibn Majah und bei Nasa'i. Und deswegen soll eine Frau auf jeden Fall ihr Fuß bedecken. Allerdings, wenn sie es nicht bedeckt, kann man schlecht sagen, dass ihr Gebet ungültig ist, weil die Hadithe in diesbezüglich, der eine ist schwach und der andere sagt das nicht eindeutig aus, sondern sagt, er sagt eher aus, dass es um das Bein geht, als es um den Fuß geht. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und ein weiterer Hadith haben wir, in dem klar ausgesagt wird, dass eine Frau ohne Kopftuch nicht beten darf. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat seinen Propheten entsandt und er hat uns mitgeteilt und gesagt, لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. Und ich hoffe, das wird nicht falsch übersetzt, weil hier das zu übersetzen mit Allah nimmt das Gebet einer menstruierenden Frau nicht an, wenn sie kein Khimar anhat, ist eine wortwörtliche Übersetzung und steht auch so im Arabischen drin. Nur das, man kann das falsch verstehen. Man sollte mindestens eine Fußnote machen und sagen, was man damit meint. Und zwar gemeint ist, wenn eine Frau, nicht wenn sie menstruiert, wenn sie menstruiert, natürlich, sie darf gar nicht beten, aber gemeint ist eine erwachsene Frau. Also eine Frau, die ihre Menstruation bekommt regelmäßig. Wenn sie betet und kein Khimar anhat, dann wird Allah ihr Gebet nicht akzeptieren. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt. Zusammengefasst, das, was wir über die Frau gesagt haben, gilt auch für die Sklavin. Und wer einen Unterschied machen möchte zwischen der freien Frau und der Sklavin, der muss das beweisen. Und ja, so, und jetzt folgendes. Das, was wir gesagt haben, gilt für was, haben wir gesagt? Für innerhalb des Gebetes. Das ist die Aura innerhalb des Gebetes. Für die Aura außerhalb des Gebetes interessieren wir uns hier nicht. Also was muss eine Frau bedecken, wenn sie unter Männern ist oder unter anderen Frauen ist? Oder was muss ein Mann bedecken, wenn er unter Frauen ist und Männern, was weiß ich? Auf jeden Fall, das interessiert uns hier nicht, weil wir sind im Kapitel über die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes. So, leider ist dies eine Sache natürlich, die auf die viele Leute nicht achten, sowohl innerhalb des Gebets als auch außerhalb des Gebetes, wie dem auch sei. Wir sagen zusammengefasst, erstens, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, O Söhne Adams oder Kinder Adams, zieht euren Schmuck an, bei jeder Moschee, das heißt zu jedem Gebet, soll man gut angezogen sein. Aber was ist, wenn die Aura trotzdem mal aufgedeckt wird? Denn man kann ja sich mal, es kann ja sein, dass man sich ordentlich angezogen hat und dann trotzdem ein Teil der Aura aufgedeckt. Du bist im Rukur, in der Verbeugung im Gebet und plötzlich wird etwas frei von deiner Aura oder im Sujud. Was machst du dann? Da kommt es drauf an, ist nicht so schlimm, kommt drauf an erstens, ob es viel ist oder wenig ist und wie lange es ist und ob du es wusstest. Also sagen wir, erster Fall, du hast die Aura absichtlich aufgedeckt, dann bist du selbst schuld, dann ist dein Gebet ungültig, brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Die zweite Sache ist, wenn es unabsichtlich passiert ist, es passiert kurz und du deckst es gleich wieder zu, ja, dann ist es überhaupt kein Problem. Denn es kann ja irgendwas runterfallen, was bedeckst du dich zu und dann betest du einfach dein Gebet weiter. Wenn es allerdings wenig ist und unabsichtlich ist dein Gebet auch richtig. ungültig. Und der vierte Fall ist, wenn, wie heißt es, viel von deiner Aura aufgedeckt wird für eine längere Zeit und du bedeckst es nicht, dann wiederholst du einfach dein Gebet, damit Allah subhanahu wa ta'ala dein Gebet von dir annimmt. Und zu guter Letzt, das Bedecken zum Beispiel des Kopfes des Mannes innerhalb des Gebetes ist eine gute Sache, wenn die Muslime dieser Gemeinschaft, in der man sich befindet, es als eine gute Sache empfinden. Denn man soll mit dem, also solange die Gemeinschaft etwas tut, was nicht verboten ist und etwas richtet, da soll man sich an die Gewohnheiten der Muslime halten und nicht davon abweichen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.